WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind ein bisschen zu spät. Bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Freie Themennacht heute. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Stefan und der ist 33. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Weswegen hast du angerufen? Ja, weswegen habe ich angerufen? Und zwar leide ich unter cholerischen Anfällen und das schon seit, ja, im Grunde noch mehreren Jahren und habe dadurch im Grunde genommen meine Beziehung und auch meine Familie zerstört. Was genau bedeutet cholerische Anfälle bei dir? Beschreib's mal. Ja, was bedeutet cholerische Anfälle bei mir? Das Ganze hat im Grunde genommen mit der Geburt meiner Tochter begonnen. Mhm. Meine Familie ist nicht einverstanden gewesen mit dem Kind. Mein Vater, als wir ihm von der Schwangerschaft erzählt haben, das Erste, was er sagte, war, treibt das Kind ja ab, irgendwo, ihr könnt euch das nicht leisten. Damit ging das Ganze los. Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt inzwischen fast 8 Jahre zurück. Ja. Kurze Zwischenfrage, ging es da nur ums Geld? Ihr könnt euch das Kind nicht leisten? Bei meinem Vater würde ich sagen, ja, ging es sich rein um das Geld. Mhm. So, und treibt das Kind ab, hat er gesagt. Ja, genau. Was ja schon hart ist, finde ich, wenn der Vater das sagt. Ja, auf jeden Fall. Find ich da schon, ist aber auch dann das Problem gewesen, ich habe mich in dem Moment nicht vor meine Familie gestellt, sondern habe geduckt. Das hat sich auch über, sag ich mal, Jahre hinweg weitergezogen, weil ich immer gedacht habe, irgendwo, man muss sich ja mit der eigenen Familie gut stehen. Mhm. Moment, was heißt geduckmäusert? Du hast dann deinem Vater nichts entgegengehalten? Nee, nichts entgegengehalten. Aber das Kind ist ja zur Welt gekommen. Ja, natürlich, ja. Auf gar keinen Fall, also, um Gottes Willen. Ist auch noch ein zweites Kind gekommen, 3 Jahre später, so, wo aber dasselbe Spiel im Grunde genommen gewesen ist. Und was hat denn deine Mutter dazu gesagt? Wollte die auch, dass das Kind abgetrieben wird? Sie hat es nie so direkt gesagt, sagen wir es so, aber einverstanden damit war sie auch nie. Wie waren denn die finanziellen Verhältnisse zu der Zeit? Was hast du zu der Zeit beruflich gemacht? Ich war zu der Zeit Student. Ah. Ja. War kurz vorm Abschluss, habe aber mein Studium leider Gottes nie zu Ende gebracht, wodurch ich dann in die Arbeitslosigkeit gefallen bin, in der ich heute auch noch rumdümpel. Ja, und dein Vater, deine Eltern, was haben die zu der Zeit beruflich gemacht? Mein Vater war zu der Zeit schon in Rente und meine Mutter war zu der Zeit noch berufstätig bei einem Versicherungsmakler. Und was hat dein Vater vom Beruf gemacht früher? Der war Schlosser. Ah, okay. Okay, erzähl mal weiter. Also es fing an mit der Tochter. Mit der Genau, Geburt. Richtig. Mhm. So, und bedingt dadurch bin ich auch selber nie wirklich in die Vaterrolle hineingewachsen. Das Ganze hat sich dann halt immer im Laufe der Jahre immer weiter zugespitzt. Streitereien in der Partnerschaft irgendwie so. Bis Mitte letzten Jahres, wo sich meine Partnerin in einen anderen Mann verliebt hat. Das Ganze hat mich dann wirklich im Endeffekt wachgerüttelt, was hier eigentlich auf dem Spiel steht, was mir das Wertvollste im Leben ist. Mhm. Ja, und dadurch, ab dem Tage war für mich einfach dann der Punkt irgendwo nur noch auf Kampf gestellt, um das Ganze zu erhalten und... Achso, durch Kampf hast du versucht, das Ganze zu erhalten? Kampf im Sinne von halt mit ihr reden, irgendwo ihr klar machen, irgendwo, wie viel wert mir die Familie ist, wie viel wert mir meine Kinder sind, wie viel wert mir sie ist. Als deine Frau dir das gesagt hat, dass sie einen anderen Freund hat, einen anderen Mann hat, oder dass sie verliebt ist in einen anderen verliebt Mann. Ist. Verliebt ist, okay. Haben tut sie nicht. Okay, gab es da auch einen cholerischen Anfall? Ein? Wie, beschreib das mal, wie bist du, wenn du cholerisch bist? Ja, wie bin ich, wenn ich cholerisch bin? Meistens fängt es dann damit an, dass ich im Grunde genommen, sag ich mal, ein Stück weit Sicherheit brauche, Bestätigung brauche von ihr, dass dass ich die Chance habe, irgendwo sie zurückzugewinnen. Nein, sag mir, wie du bist. Schreist du? Schlägst du auf den Tisch? Schlägst du sie? Rennst du raus? Machst du die Möbel kaputt? Was machst du? Wenn ich einen cholerischen Anfall habe, äußert er sich meistens darin, dass ich extrem laut werde. Du brüllst sie an? Dass ich rumbrülle, ja. Das ist überhaupt gar keine Frage, das muss ich mir eingestehen. Ja. Und dann? Geht aber auch dann bis dahin, dass ich teilweise mit der Faust gegen Wände schlage, dass ich gegen Türen trete, dass ich meinen Wäscheständer durch die Kicken schmeiße. Aber niemals körperliche Gewalt gegenüber meiner Partnerin. Also das ist niemals der Fall gewesen. Aber wie alt sind deine Kinder mittlerweile? Meine Große ist also jetzt sieben und der Kleine ist vier. Sieben und vier oder acht und vier. Okay. Waren die Kinder mal dabei, wenn du deine cholerischen Anfälle bekommen hast? Teilweise ja, und dafür schäme ich mich auch, dass ich mich da nicht unter Kontrolle habe. Gehen wir mal so vielleicht das letzte Jahr, schauen wir uns das mal an. Wie viele Anfälle dieser Art hattest du? Ganz extreme Anfälle würde ich schätzen 10 bis 15 Stück, also ich kann es nicht genau sagen. Wie ist aktuell die Situation zwischen dir und deiner Partnerin? Aktuell ist die Situation so, dass wir beide auf dem Standpunkt sind, dass wir uns auf jeden Fall räumlich trennen müssen, weil es besser für die Kinder ist. Und da stehe ich auch voll hinter dieser räumlichen Trennung, das ist überhaupt gar keine Frage. Weil ich einfach da auch wirklich weiß, eine andere Chance gibt es gar nicht, weil ich inzwischen auch da für mich auf dem Standpunkt angekommen bin, zu sagen, ja, die räumliche Trennung muss sein, damit ich selber zur Ruhe kommen kann, ich selber die ganze Situation verarbeiten kann und ich mir selber auch in dem Moment die Hilfe suchen muss. Ja. Was empfindest du für deine Partnerin, deine Frau noch? Ich liebe sie. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und was sagt sie, was sie für dich empfindet? Sie sagt, sie hat keine Gefühle mehr für mich. Weil du alles kaputt gemacht hast. Und das auch immer weiter kaputt mache, weil ich sie auch einfach, auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach immer wieder das Gespräch suche, im Grunde genommen das Gespräch dahin suche, lass uns die getrennten Räume oder die getrennten Wohnungen irgendwo haben und wie wollen wir dann weitermachen, wie wollen wir dann wieder aufeinander zugehen. So redest du mit ihr? Ja, quasi diese Sicherheit haben wollen, diese Bestätigung wieder haben wollen, dass es eine Zukunft haben kann. Und du gehst ihr unfassbar auf die Nerven. Ja. Wo ist sie jetzt im Moment? Sie weiß, dass ich bei dir anrufe. Ach. Und das ist also auch alles nicht der Punkt. Sie hat sich in die Küche verkrümelt, weil ich sie auch darum gebeten habe, dass ich in Ruhe mit dir telefonieren kann. Das heißt, sie hört uns vielleicht sogar jetzt zu. Ob sie es tut oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe sie darum gebeten, es nicht zu tun. Ich habe ihr aber auch gesagt, sie kann sich gerne morgen dann die Aufnahmen im Internet anhören. Das ist also überhaupt kein Thema. Du hast gesagt, sie soll es nicht tun, aber andererseits erzählst du ihr, dass du hier anrufst. Ja, weil ich mir denke, irgendwie so, ich möchte auch offen und ehrlich mit ihr umgehen, weil das ist für mich eine Sache. Mein ganz großes Problem ist einfach auch, ich habe keinen Menschen mehr um mich herum außer sie. Was natürlich so für sie auch ausgesprochen belastend ist. Ja, natürlich, überhaupt keine Frage. Und wahrscheinlich hast du sie in den letzten Wochen, Monaten erstickt mit deiner Art, mit deiner Art, die Dinge zu bewältigen zu wollen. Interessant finde ich, dass das angefangen hat mit der Geburt eures ersten Kindes. Vorher war das überhaupt nicht so? Vorher hat man zwar auch fast alles gemeinsam gemacht, das ist gar keine Frage, aber vorher konnte ich mir selber die Sicherheit geben. Vorher hatte ich selber noch das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein zu sagen, immer so, ja, ich bin für sie da, ich bin auf einem normalen Level, dass ich sage, ich liebe sie auf einem ganz normalen Level, wo ich auch sage, es ist nicht so gewesen, dass da irgendwie Verlustängste mit drin gewesen sind oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass in deiner Frau oft der Gedanke umgeht, ich kann nicht mehr. Ja, das kann ich. Ich kann einfach ich nicht auch mehr. Gut vorstellen. Und ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft mehr für diesen Mann. Ja. Vielleicht sind tief verborgen noch Gefühle, aber die sind so überschüttet durch die Schieflage, in der ihr lebt, dass gar keine Chance besteht, irgendetwas zu machen. So, jetzt sagst du selbstkritisch, ich bin cholerisch. Ich mache 1000 Sachen falsch. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Was hast du gegen diese cholerische Art schon unternommen? Was hast du gemacht dagegen? Ja, was habe ich da bisher gegen gemacht? Ich versuche mich zu kontrollieren. Ja, scheint offensichtlich nicht zu funktionieren. Funktioniert nicht. Über so viele Jahre. Kurz reden, das ist eine Sache, die funktioniert einfach nicht. Mhm. Ich finde keinen Weg dagegen anzugehen. Ja, warum hast du dann so viele Jahre ins Land streichen lassen und bist nicht von dir eigeninitiativ zu einem Therapeuten gegangen? Ich bin 2010 schon mal in Therapie gewesen, habe da aber mit der Therapeutin, bei der ich gewesen bin, eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Okay, dann war es die falsche Therapeutin. Ja, genau. Und vielleicht brauchst du auch, ich sag's mal so, rein von der Intuition heraus, vielleicht brauchst du einfach einen Karl als Therapeut. Das kann gut sein. Ich bin auch der Meinung, ich brauche irgendwie was, wo ich meine ganze Energie positiv umwandeln kann. Okay, jetzt hast du die Therapie abgebrochen und das war's dann aber auch. Und dann hast du nichts weiter unternommen. Ja, ich hab Anfang diesen Jahres habe ich aber schon wieder angefangen, nach Therapeuten zu suchen. Das ist auch ein ganz klarer Fakt. Ich habe jetzt auch im Dezember einen Erstgesprächstermin. Mhm. Nur es ist halt auch leider Gottes ja nur mal Fakt, dass man nicht mal eben so einen Therapieplatz halt bekommt. Das okay, aber immerhin ist anzurechnen, dass du es gesucht hast und dass da schon was organisiert ist. Und der 1. Dezember ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Mhm. Also Stefan, ich von den Informationen, die du mir jetzt gegeben hast, rate ich dir dringend, deine Frau in Ruhe zu lassen. Okay. Geh auf Abstand. Geh in eine eigene Wohnung. Geh erstmal in eine Therapie. Hör auf, sie zu bequatschen. Rede nicht ständig mit ihr, was denn dann wird, wenn ihr getrennt wohnt und was dann danach wieder passiert. Zerstörst du alles. Okay. Ich bin sicher, dass deine Frau aufatmen wird, wenn die merkt, dass du wirklich es ernst meinst und dich erstmal mit dir beschäftigst. Kümmer dich um deine Kinder, mach das, wie sich das gehört, und lass deine Frau erstmal in Ruhe. Wenn da noch ein Hauch von Liebe ist bei deiner Frau, wird sie dir das anrechnen, wenn sie merkt, dass du es ernst meinst. Geh. Geh und halt den Mund. Okay. Ist das schon so weit eingefädelt, dass eine Wohnung in Aussicht ist? Ja, ich bin eifrig auf der Suche, aber bis jetzt hat sich leider Gottes noch keine neue Wohnung ergeben. So, meine Partnerin hat jetzt gestern eine Wohnungsbesichtigung gehabt, wo sie auch ganz gute Chancen hat, die Wohnung zu bekommen, wo ich auch sehr froh drum bin, wo ich mich auch sehr für sie freue, weil da auch wirklich die Sache die ist, dass die Wohnung erstmal wirklich nicht weit entfernt ist und zum Zweiten die Kinder auf der Schule, beziehungsweise die Große auf der Schule bleiben kann, der Kleine in dem Kindergarten bleiben kann, wo er ist, dass sie da nicht rausgerissen werden, das ist für mich einfach auch schon mal sehr viel wert. Okay, dann kann man da ja darauf hoffen, dass das dann klappt. Noch eine Frage, hoffe ich auch drauf. Noch eine Frage zum Schluss, du hast es gerade zwar eigentlich, glaube ich, schon angedeutet, sie ist mit diesem Mann nicht zusammen, in den sie sich damals verliebt hat. Nein. Gibt es diesen Mann noch in ihrem Leben? Sie steht immer noch mit ihm in Kontakt und die Gefühle sind auch laut ihrer Aussage immer noch da. Aber ich kann mich halt auch nur auf das berufen, was sie mir gegenüber sagt. Ist da einfach so, Stefan, die Sache, dass sie da, dass er, sag ich mal, im Grunde genommen nicht zulässt, dass sie an ihn herankommt. Okay, das müssen wir nicht weiter erörtern. Mach dich wieder interessant für deine Frau, indem du souverän wirst. Das kann ich dir, ist das Einzige, was ich erraten kann. Mhm. Und du wirst souverän und interessant für deine Frau, wenn du dich wirklich ernsthaft bemühst, dich zu verändern und wenn du erstmal auf Abstand gehst. Okay. So. Du hast einen Therapieplatz, hast du gesagt. Wenn du magst, kannst du auch noch jetzt ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ja, das wäre schön. Sehr gerne. Dann wird dich Sabine gleich anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und sie meldet sich gleich. Alles klar, weiß ich Bescheid. Alles Gute, Stefan. Ich danke dir für das Gespräch, Domian. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Anja. Anja ist 40. Guten Morgen, Anja. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Ja, ich rufe an zu deinem Aufruf gestern bezüglich der Familiensynode in Rom. Ah ja, genau, genau. Und ja, ich würde wahrscheinlich gar nicht anrufen, wenn du diesen Aufruf neutral formuliert hättest. Aber du hast dann so am Ende so einen, ich sage jetzt mal, etwas abwertenden Satz gesagt. Ja, und, der war abwertend. Genau, deswegen wollte ich auch dazu was entgegnen. Und zwar zum einen, also hast du irgendwie gesagt, ja, man möge uns mit so einem verschwurbelten Blödsinn in Ruhe lassen. Ein Vorschlag, Anja. Ich habe zufälligerweise diese Formulierung noch hier. Ja, für, genau, sag sie nochmal. Für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Also zur Erklärung, in Rom tagen 200 Bischöfe, die sogenannte Familiensynode. Und da war es jetzt Halbzeitbilanz. Und da hat man vor der Presse etwas kundgetan. Und die Formulierung in etwa war so: Homosexuelle könnten die christliche Gemeinschaft bereichern. Ich unterstreiche nochmal, könnten bereichern. Und erstmals wird die Frage aufgeworfen, ob die Kirche diese Menschen willkommen heiße und ihnen einen brüderlichen Platz in der Gemeinde anbieten könne. Und so weiter. Mhm. Ja. Genau, und weißt du noch, was du dazu da noch gesagt hast? Ja, man möge uns mit derart verschwurbeltem Zeug verschonen. Genau. Ja. Ja, also, erstmal muss ich sagen, dass also alle lehramtlichen Texte verschwurbelt sind. Das ist einfach so. Das hat jetzt auch nichts mit dem Thema Homosexualität zu tun. Macht es nicht besser. Aber ja, egal. Das macht es jetzt vielleicht nicht besser, aber also das hat jetzt erstmal damit nichts zu tun, sage ich jetzt. Okay. Und zum Zweiten, hast du natürlich jetzt als säkularer Bisexueller auch vollkommen zu Recht, da eine Kritik anzumelden. Aber du darfst nicht vergessen, aus einer innerkatholischen Perspektive heraus ist das, was da gerade in Rom passiert, total revolutionär. Weißt du, wenn ich in der katholischen Kirche wäre, dann würdest du austreten. Das wahrscheinlich auch. Aber ich würde den Herrschaften das überhaupt nicht glauben. Was heißt denn das im Klartext? Das heißt, man ist soeben geduldet, ja, wenn man es nicht praktiziert. Ja, das, also ich meine, wenn die jetzt tatsächlich, das ist ja jetzt erstmal so ein Diskussionstext, ne? Dann gehen die ja wieder in die Gemeinden und zurück, ne? Und dann werden die ein Jahr darüber nochmal beraten, dann in dem Jahr nochmal zusammenkommen und dann erst gibt es so ein Abschlussdokument. Und wenn aber da wirklich steht, wir wollen Schwulen und Lesben einen Platz in unsere Gemeinde anbieten und die willkommen heißen, dann ist ja, also Paaren, die wirklich auch lange zusammen sind, dann ist ja klar, dass die nicht einfach ausblenden können, dass diese Paare auch Sex miteinander haben. Das weiß ich nicht. Naja, da bin ich mir total schizophren. Ja, das wäre nicht die erste Schizophrenie in der katholischen Kirche. Also, so, wenn die sagen, okay, ihr Schwulen seid in unseren Reihen willkommen und ihr könnt genau eine solche Sexualität betreiben wie die Heterosexuellen. Mhm. Aber das sagen die ja nicht. Nein, das sagen die nicht. Nein, das werden die nie sagen. Die sagen nein, das weiß ich nicht. Nein, wie sollten sie? Nein, die Grundaussage der katholischen Sexualmoral ist, dass Sexualität nur möglich und gut ist für den Zeugungsakt. Nein, da bist du falsch informiert. So. Also, es ist, die Sexualität hat drei unterschiedliche Funktionen und die Zeugung ist eine davon. Und die andere ist aber auch, die Beziehungen der Eheleute, es ist jetzt natürlich auf Eheleute gemünzt, zu stärken und zu festigen. Und die dritte Funktion ist Freude und Lust. Das ist offizielle Meinung. Das ist jetzt ganz neu. Das heißt also, als Quelle der Freude? Als Ehepaar kann ich vögeln, dass sich die Balken biegen. Das sagt ja, das kann man so sagen. Das sagt die katholische Kirche. Ja. Ist mir völlig neu. So, so eine Auslegung habe ich noch nicht gehört. Doch, steht aber im Katechismus. Ja. Dann deutest du das vielleicht relativ tolerant. Darf ich dich fragen nach deinem Hintergrund? Ja, also ich bin sozusagen tatsächlich die betroffene Zielgruppe. Ich bin sowohl katholisch als auch lesbisch. Ah ja, okay. Ja. Und dann wundert es mich, dass du die in Schutz nimmst. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch, weil ich natürlich schon oft in meinem Leben davor war, kurz davor war, auszutreten. Also und zwar nicht wegen diesem Thema, sondern wegen so vielen anderen Themen. Ja. Und man muss einfach auch wertschätzen, dass diese Kirche, also die denkt in Jahrhunderten. Und ich meine, stell dir mal vor, als du Jugendlicher warst, wie war die Situation von Schwulen und Lesben in Deutschland? Scheiße. Übel, ja, natürlich, ja. Und 30 Jahre, das ist ja keine Zeit für eine Institution, die 2000 Jahre alt ist. Und dass die jetzt anfangen, das ist nur der allererste Schritt, da müssen noch ganz viele folgen. Aber dass sie diesen Schritt erstmal machen, das finde ich schon bewundernswert. Ich merke, dass du sehr wohlwollend der Kirche gegenüberstehst. Nein, um Gottes will. Nein, ich will denen gar nicht auch so viel Zeit lassen. Die haben so viel Unheil angerichtet in diesen Jahrhunderten und es bedarf eines so großen gesellschaftlichen Druckes, dass so ein kleines bisschen jetzt mal verbal passiert, aber nur verbal. Ich glaube wirklich in der Tat nicht, dass sich da groß etwas verändert. Also ich weiß es nicht. Wenn die jetzt sagen, nee, also wir heißen die willkommen, dann kann was heißt denn das? Dann kann es nicht sein, dass in Zukunft, so wie es jetzt ja momentan gängige Praxis ist, die lesbische Raumpflegerin, die im katholischen Kindergarten putzt, entlassen wird, wenn sie eine eingetragene Partnerschaft eingeht. Dann können sie das nicht mehr machen. Und das wäre doch ein Riesenschritt. Aber dieses Willkommen heißen, das habe ich immer wieder gehört, dass man die Aber nicht von offizieller Seite. Doch, auch von offizieller Seite, ja. Dass man, das hat immer so einen Beigeschmack, die Armen, letztendlich können sie nichts dafür, dass sie so ein Schicksal haben. Wir heißen diese Mitbrüder auch willkommen. So einen Beigeschmack hat das. Ja, du hast recht. Die haben vielleicht gesagt, ja, wir heißen sie als Einzelperson willkommen. Aber soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, geht es auch wirklich, wir heißen sie als Paare willkommen. Und das ist echt ein Schritt. Wenn das so sein sollte. Aber ich finde, man müsste das Ganze ganz anders aufrollen. Ich sage mal, von diesen 200 Bischöfen in Rom, in der Synode, sind bestimmt 140 stockschwul. Oh Gott, das ist aber eine große Zahl. Ja, das sage ich mal. So, und solange die das verheimlichen und das hinter Schloss und Riegel halten, haben diese Leute keine moralische Autorität für mich, weil es komplett verlogen ist. Komplett verlogen. Ich wundere mich so, dass du als Lesbe das nicht in ähnlicher Weise siehst. Also natürlich hast du recht, das ist auch ziemlich verlogen und alles. Aber es gibt Punkte, die mich viel mehr aufregen. Zum Beispiel an diesem Satz, wir bieten ihnen einen bruderlichen Platz in unserer Gemeinde an. Oder wir könnten ihn, du hast dich über dieses Könnten so echauffiert. Ich finde es viel schlimmer, das bruderlich. Wieso können die verdammt doch mal nicht einfach Geschwister sein? Gut, bin ich auf deiner Seite. Ja, weißt du? Das himmelschreiende Unrecht ist, dass sie die Hälfte der Menschheit, nämlich die ganzen Frauen, von jeglichen Weiheämtern ausschließen. Und wenn sie das ändern würde, dann glaub mir, dann hätten wir in 15 Jahren eine ganz andere Kirche. Ja, aber das wird sich nicht ändern. Ja, leider. Aber du weißt ja nicht, was in 50, in 60, in 70 Jahren passiert. Nee, das wissen wir in der Tat nicht. Ich habe nur die Sorge, sage ich mal, also dass dies überhaupt jetzt so gekommen ist, hat man sicher dem neuen Papst zu verdanken. Ja, natürlich. So, wer weiß, wie lange dieser Papst lebt. Und ich bin sicher, dass danach wird man mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht wieder einen Liberalen einsetzen, sondern einen eher, unser Benedikt hätte so etwas nie geduldet. Ach, gar nicht. Ach, kannst du vergessen. Ja, auf der anderen Seite es gab ja dieses Konzil in den 60er Jahren und da haben die ja wirklich ganz viele Sachen reformiert. Und danach sind tatsächlich die ganzen konservativen Päpste gekommen, Johannes Paul II. Und so weiter. Aber die haben es trotzdem nicht gewagt, diese grundsätzlichen Sachen des Konzils, also Liturgien, Muttersprache und das Verhältnis zum Judentum, das haben die nicht angekratzt. Und bist du zufällig auch Theologin? Ja. Ach so. Ja, also ich bin jetzt nicht Volltheologin, ich habe jetzt das nur auf Grundschule anstudiert, aber ich beschäftige mich halt mein ganzes Leben mit diesem Thema. Und und deswegen muss ich jetzt auch nochmal sagen, weißt du, ich bin zwar katholisch, aber ich bin vom Denken her und so überhaupt total ökumenisch. Und ich würde mich auch nicht als Christin bezeichnen, obwohl ich das bin, sondern ich würde immer sagen, ich stehe in der jüdisch-christlichen Tradition, weil mir an meinem Glauben die Bibel so wichtig ist. Und die Bibel besteht nun mal zu zwei Dritteln aus dem Alten Testament, also aus einem jüdischen Text. Ja, wobei mir das Neue Testament tausendmal sympathischer ist als das zornerfüllte. Nein, da bist du auch ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Nee. Ich hab so viel in der Bibel gelesen. Ich stand auch schon kurz vor dem Theologiestudium. Okay. Also ich weiß, von was ich da rede. Aber das ist jetzt auch egal. Was glaubst du, wie es weitergeht? Tja, also ich hoffe, dass die in einem Jahr wirklich was verabschieden, wo man dann sagen kann, okay, das Thema Homosexualität ist jetzt nicht mehr dieses Thema, was es eben bislang war. Es kann natürlich auch sein, dass das so eine Showveranstaltung ist, um im Moment die Wogen etwas zu glätten, nach dem Motto, schaut mal her, was wir hier schon alles Tolles besprochen haben und es bleibt alles beim Alten. Aber du bist so optimistisch. Du bist ja eine ganz große Optimistin, höre ich daraus. Ich bin keine große Optimistin, aber ich halte den Franziskus für glaubwürdig. Und der würde so eine Veranstaltung und so einen Aufwand nicht betreiben, nur um eine Show zu machen. Ich mir zum Beispiel auch noch gar nicht sicher, ob das wirklich echt ist, was der macht, oder ob das eine brillante PR-Geschichte ist. Ob der nicht vielleicht in seinem tiefen Herzen erzkonservativ ist. Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Also da würde ich meine Hand ins Feuer legen. Wie war das noch mit der Pille? Pille darf man auch nicht, ne? Oh Gott, wie war das? Also da habe ich mich jetzt als Lesbe nicht so in der Mitte befragt. Ja, aber das ist doch auch absurd, wenn man sich das vorstellt. Kondom? Auch nicht, ne? Nee, natürliche Verhütungsmittel. Immer. Über was unterhalten wir beide uns mal? Du bist eine erwachsene, gebildete Lesbe. Ich vertrete das ja auch nicht. Ja, aber wie kann man das dann irgendwie dann noch versuchen zu verteidigen? Nein, das verteidige ich auch nicht. Okay. Das ist Quatsch. Okay. Natürlich ist es Quatsch. Wie wärst du mal mit einer Lesbe auf dem Papstthron? Das fände ich toll. Fände ich echt toll. Ja, dann würde ich auch denken, naja, könnte man sich überlegen. Ja, mal wieder. Liebe Anja, wir beobachten das sehr scharf, wir beiden, ja, ne? Weiter. Und danke für deine kritische Äußerung und für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Gute. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1 Uhr 27 und ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen für morgen. Und morgen heißt das Thema, ich schäme mich für mein Kind. Wer von euch schämt sich für das eigene Kind? Vielleicht, weil das Kind kriminell und gewalttätig ist, vielleicht weil das Kind, das Thema hatten wir gerade, homosexuell ist oder behindert ist, entstellt ist, drogenabhängig ist oder asozial. Oder vielleicht habt ihr es besonders schwer, euer Kind anzunehmen, weil das Kind unter vielleicht schlimmen Umständen gezeugt wurde, vielleicht in oder während einer Vergewaltigung. Also, das Thema heißt, ich schäme mich für mein Kind. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch bitte per Mail an domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer, 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und dann könnt ihr euch anmelden. Hier ist Elvira. Elvira ist 16. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Elvira, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also ich bin seit 6 Jahren mein Lehrer verliebt und er verfolgt den auch sowas, also so das volle Programm. Seit 6 Jahren? Ja. Da warst du zarte 10 Jahre alt. Ja, das war ja in der 5. Klasse, da kamen wir gerade auf die Schule, also das fing dann so langsam an und dann, als wir ihn in der 7. Klasse bekommen haben, fing das dann richtig an. Wie alt ist denn der Lehrer? 38. 38? Das ist ja ein uralter Sack gegen dich. Ja, geht eigentlich. Hör mal. Nein, bei mir ist das Problem, dass ich generell auf ältere Männer stehst. Ja. Okay. Hattest du oder hast du einen Freund oder hattest du einen Freund schon? Nee. Nee, noch gar nichts. Nee, nicht wirklich, nein. Hat es damit zu tun, dass du diesen Lehrer nur anhimmelst? Ja, wahrscheinlich. Also, ja, eigentlich, ja. Weiß der das? Ja, ich gehe davon aus, also, ja, das weiß ungefähr so die ganze Schule eigentlich. Das weiß die ganze Schule? Woher weiß die ganze Schule das? Ja, also das kam irgendwann raus und dann wie kam das raus? Ja, so wurde halt rumerzählt irgendwie. Na gut, aber da musst du es ja erstmal. Und man hat also halt wahrscheinlich an mir gemerkt, wie ich den angehimmelt habe und sowas. Weil ich habe auch immer Fotos von dem gemacht und so. Und ich habe verfolgt. Mhm. Halt auch verfolgt und sowas. Jetzt, das sagst du jetzt schon zum zweiten Mal. Du hast ihn verfolgt. Was machst denn du da? Ja, also in der Schule halt, also ich verfolgen so, dass ich so seinen Stundenplan irgendwie herausfinde dann und dann immer auf den warte so. Und dann habe ich mal seine Eltern angerufen, die haben mir auch seine Adresse genannt und seine Telefonnummer und E-Mail und sowas. Dann bin ich zweimal mit einer Freundin mal zu seinem Haus gefahren und einmal habe ich den da gesehen, dann bin ich wieder weggegangen und beim zweiten Mal hat uns seine Frau dann erwischt und uns dann angeschrien und mit der Polizei gedroht und sowas. Mhm. Aber er persönlich hat dich noch nicht angesprochen? Nee. Obwohl du davon ausgehst, dass die ganze Schule weiß, weiß er es auch? Ja, weil auch das, als das so rauskam, wurde von den Jungs auch meistens immer durch die Gegend gerufen und auch so ihm entgegengerufen, immer so im Unterricht. Hat denn irgendein anderer Lehrer dich daraufhin schon mal angesprochen? Er und ich hatten einmal so ein Gespräch, also das war am Schülersprechtag, da war ich dann ein bisschen länger drin, also wir haben aber nicht darüber so wirklich geredet, aber danach hat er so die unsere Schulseelsorgerin also auf mich angesetzt. Die hat mich dann angesprochen. Wen hat sie angesetzt? Unsere Schulseelsorgerin. Schulseelsorgerin. Ach so. Ja. Ach so. Die hat mit dir gesprochen darüber schon. Ja, ja. Was hat die schlaue Frau denn zu dir gesagt? Wir reden halt nur mal öfters darüber, dass ich halt auf, also so dass diese Standardsachen, dass ich davon loskommen muss und sowas. Mhm. Du könnte ich mir vorstellen, du bist 16 Jahre alt. Wenn man 16 ist, 15, 16, 17, 14 und in jemanden verknallt ist, dann tapeziert man sein Zimmer mit den Fotos. Das hat man bei Rockstars auch so. Ist das bei dir auch so? Oh ja. Ja? Ja. Beschreib mal dein Zimmer. Wie viele Fotos hängen von ihm da? Oh, relativ viele. Also ich habe also so auf einer Wand, also ist so ein Teil davon nur mit seinen Fotos und dann habe ich so im Raum noch so ein paar von ihm verteilt. Und auch mein Handy habe ich so Hintergrundbilder und sowas. Was sagen denn deine Eltern dazu? Dass ich bekloppt bin. Sprechen deine Eltern, die sehen das ja, sprechen die offen mit dir darüber? Wir reden darüber jetzt nicht wirklich, also ich bin verrückt und dann ist das halt so abgetan. Und sowas, also ist da jetzt nicht so wirklich Thema. Was bezweckst du denn eigentlich mit deinen ganzen Aktionen? Was ist dein Ziel? Ich weiß es nicht. Also du weißt es nicht? Ja, also ich bin einfach so, dass ich so ihn irgendwie immer bei mir brauche, sozusagen. Also im Klartext, du wärst gerne mit dem zusammen. Ja, das ja sowieso. Ich bin deshalb ja, also, aber ich, also ich kann mir, also ich weiß, dass das sowieso nichts wird, aber keine Ahnung, ich bin irgendwie noch. Ja. Elvira, das ist recht krank, was du da machst. Ja. Wirklich. Da gibt's auch nichts zu scherzen oder nichts rumzureden. Das ist vollkommen daneben. Du kriegst den nie, der will dich nie. Du blockierst dein eigenes Leben damit. Du hast dich da in einen Hirngespinst hinein gesteigert. Das ist genau dasselbe, als wenn du in irgendeinen Hollywood-Star dich verlieben würdest. Du machst dich zum Gespött der Leute. Du riskierst vielleicht sogar, dass du in der Schule irgendwie nicht so gut dastehst oder mitkommst. Also es gibt nur negative Aspekte. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung. Hast du eine beste Freundin? Ja. Was sagt die beste Freundin? Bitte? Was sagt die beste Freundin? Das wurde jetzt irgendwie auch schon so über die Jahre ist das halt. Achso, man hat sich schon dran gewöhnt. Ja. Ich finde es gut, dass du angerufen hast und dass wir da so klar drüber sprechen können. Ich kann dir da wirklich nur eine ganz klare Kante aufweisen oder sagen, das ist krank. Es gibt kein Aber. Es ist, sagen wir es noch, es ist bekloppt. Weil du bist eine junge Frau, die verantwortlich ist für ihr eigenes Leben. Und du machst dein Leben damit kaputt. Ja, ich versuche ja irgendwie davon los, aber das ist halt nicht so einfach. Nee, pass mal auf. Also erste Aktion, heute Abend, alle Bilder runterreißen von der Wand. Ja, ich wollte das ja schon, aber ich kann das halt. Doch, das kannst du, Quatsch. Weil die sind ja auch überall bei mir. Ja, dann reißt das runter und tapezier das Zimmer neu. Quatsch, das kann ich nicht. Natürlich kannst du das. Weg damit. Alles löschen, was du an Fotos auf dem Handy hast. Alle Erinnerungsstücke, was sich in irgendeiner Form an den erinnert. Weg. Auf dem Müll verbrennen oder was weiß ich. Das ist die brutale Methode, aber das ist auch eine ziemlich effektive Methode. So. Aber dann ist ja noch immer dein Inneres da. Und dann musst du dir einfach auferlegen, dass sofort, wenn der Gedanke an ihn kommt, pitsch, weg damit. Denk an was anderes. Ja, ich versuche das ja. Nein, du versuchst es nicht richtig. Sonst wäre es nicht so schlimm gekommen. Du bist schon 16 Jahre alt. Das geht so viele Jahre. Das ist ja dein Lebenssinn geworden mittlerweile. Du kümmerst dich nicht um andere Jungs. Du bist nicht verliebt. Du hast noch keine Erfahrung gesammelt. Weil du nur in dieser Illusion lebst. Und das ist ein Trugbild. Das ist ein es ist alles nicht real, was du da machst. Ich sage das so gerade zu dir, klar zu dir, nicht um dich als das krank darzustellen oder so etwas, überhaupt nicht, sondern ich sage das ganz klar zu dir, weil ich weiß und hundertprozentig überzeugt davon bin, dass du dir selbst schadest. Und ich wähle die harten Worte, um dich aufzurütteln. Ja. Es gibt kein Happy End in dieser Geschichte. Ja, das weiß ich ja auch. Ja. Das musst du dir vor Augen halten. Und das hätte schon noch schlimmer kommen können, wenn die Polizei noch mehr an dich rankommt. Und also, es kann alles noch viel schlimmer werden. Du musst alle Notbremsen ziehen, die da sind in deinem Leben. Alle. Ja. Elvira, wenn du das nicht alleine schaffst, manchmal schafft man das nicht. Das ist ja wie eine Sucht, in der du da drin hängst. Manchmal schafft man das nicht, allein aus solchen Süchten rauszukommen. Dann hol dir von außen Hilfe bei einem Therapeuten, bei einem Psychiater, bei einem Arzt. Da muss man sich auch nicht für schämen, das ist so. Ich habe hier im Hintergrund eine sehr nette Psychologin heute. Die heißt Sabine. Die wird dich jetzt nochmal anrufen und dir vielleicht so ein paar ziemlich gute Ratschläge geben, wie du das anfangen könntest, wenn du professionelle Hilfe suchst. Ja, okay. Ja. Darf ich dich noch was zum Schluss fragen? Ja. Du hast ja hier angerufen, was ich ja gut finde. Da habe ich ja Respekt vor. Was hast du erwartet, was ich sage? Ja, ich habe halt so auf so ja, keine Ahnung, so, also so eine Meinung von jemandem. Also ich weiß es nicht. Ich habe so auf Tipps gehofft und so, also hast du mir ja auch gegeben und so. Mhm. Ja. Ich könnte mir fast vorstellen, dass so ganz tief in dir schon klar war, dass ich dir nicht sagen werde, ja super, finde ich toll. Ja, das ist sowieso. Elvira, vielleicht ist das heute der erste Schritt vom Anfang in ein neues Leben. Kann ja sein, vielleicht. Ich würde es dir so sehr wünschen, dass du davon wegkommst. Ja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich zurück. Und dann redet ihr beide im Hintergrund, okay? Ja, okay. Dankeschön. Elvira, von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und hier ist eine Dame mit dem schönen Namen Sigrun, 74. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sigrun. Ich möchte noch zu der Sache in Rom einen abschließenden Satz sagen. Gerne. Ich sehe das so wie du und würde nur sagen, der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen. Okay. Also ich rufe aber an wegen deines Urteils gestern in der Sache Helmut Kohl und ich habe die Sendung bei Günter Jauch gesehen und habe jetzt 50 Seiten von dem Buch gelesen und ich sehe es anders als du. Ah, dann leg mal los. Ich sehe es eher als Zeugnis von der Zeitgeschichte. Hast du es denn schon gelesen? Nein, nein. Ich werde es auch nicht lesen. Warum nicht? Ach. Also ist doch ein Vorurteil. Nein, also es geht mir gar nicht um das Buch im Speziellen. Es geht mir um diese skandalösen Zitate, die wörtlichen Zitate, die dort niedergeschrieben wurden. Aber die sind ja aus dem, die jetzt veröffentlicht sind, die sind ja aus dem Kontext rausgerissen. Ja, aber es sind wörtliche Zitate. Und aber weißt du, Domian, er macht jetzt den großen Zampano oder ob seine junge Frau macht, ich weiß es nicht. Und auf einmal wird er dünnhäutig. Du weißt doch, der hat früher alle abgekanzelt. Ja, also ich bin nun wirklich auch kein Freund von Helmut Kohl. Aber weißt du, es ist eine Sache der Redlichkeit, dass mir bei mir, kleiner Nummer, ist das sogar üblich. Wenn ich ein Interview gebe, ein Wortinterview, dann legt mir der Journalist das Interview nochmal vor, um das zu autorisieren, bei wörtlichen Zitaten. Das hat ja Kohl gemacht bei dem Ghostwriter Schwan. Nein. Er hat diese Zitate hat er nicht autorisiert. Und das finde ich das Schäbige daran. Das macht man einfach nicht. Doch, hat er doch. Nein, hat er nicht. Nein, also der Schwan hat ja nie unterschrieben, Verschwiegenheitserklärung. Und er hat ja schon sehr, intim will ich nicht sagen, also sehr, das Buch von der Hannelore Kohl, die hat sich ihm ja sehr anvertraut. Und da hat er ja schon vieles Vertrauensvolles. Auch da kann man, hat das ein Geschmäckle. Da kann man auch sagen, da hat sich ein Kollege, ich sag's jetzt mal ganz böse, eingeschleimt bei jemandem, und um das Vertrauen zu erhaschen, und haut dann solche Sachen raus. Also wir dürfen uns nicht missverstehen. Ich bin kein Freund von Helmut Kohl, sondern sagt ja auch, euer Sender ist ein Rotsender. Ja, genau. Das würde ich bei jedem sagen, der da betroffen wäre. Das ist einfach charakterlich nicht in Ordnung. Ob das juristisch irgendwie vielleicht hinzubiegen ist, das versucht der Kollege Schwan ja, das mag ja sein. Aber es ist charakterlich, finde ich, ist einfach mies. Weil du vergisst, dass er ja bewusst vorsätzlichen Verstoß gegen das Parteiengesetz gemacht hat. Hast du da noch Mitleid? Nein, darum, das darf man doch nicht miteinander vergleichen. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Man darf doch nicht, weil einer missgebaut hat und einen Verstoß zu verantworten hat, einen anderen Verstoß damit rechtfertigen. Nein, nein. Also ich fand in der Sendung die Seebacher sehr unangenehm. Die Frau Brandt, ja. Ja, also die ist ja unter ferner Liefen. Und der Pörtner war also auch nicht gerade sehr hilfreich. Hervorragend fand ich den Herrn Blome. Und ich habe es nicht verstanden, dass der ja auch den Tillmann Jens, der ja am Rande saß, nicht zu Worte kommen ließ. Nun bist du eine sehr engagierte Frau, das merke ich. Bist du irgendwie, kommst du aus, oder warst du früher mal politisch aktiv? Nein, mein Mann war Politiker. Ich bin vor 4 Monaten gestorben und war Sprecher der deutschen Delegation bei der UNO. Ah. Unter Brandt und Helmut Schmidt. War dein Mann auch im Bundestag? Ja, war Bundestagsabgeordneter. Ach so, der SPD? Ja. Ah, gut, dann bist du ja natürlich sehr vertraut. Aber ich habe jetzt auch noch einen sehr, sehr lieben Brief gekriegt von Thomas Oppermann zum Tod meines Mannes. Ah ja, ja. Er war etwas älter, aber... Wie du weißt, bin ich auch SPD-Mitglied. Und ja, toll. Willkommen im Club. Ja, und ich sage das auch von dieser Warte aus, weil ich, na gut, ich habe es gerade schon begründet. Ja, aber da kann man verschiedener Auffassung sein. Aber weißt du, er war ja immer sehr selbstgerecht in der Parteispendenaffäre. Natürlich. Bei dem Ganzen, was peinlich hin und her ist, Domian, sehe ich das so. Was ich viel peinlicher finde, ist, dass die zweite Frau ihn auf der Frankfurter Buchmesse im Rollstuhl fährt, als hätte sie eine Wachsfigur da reingesetzt aus Madame Tussaud. Ich fand das sowas von entsetzlich. Mhm. Und da habe ich Mitleid mit ihm. Ja, das ist noch ein anderes Thema. Dasselbe Problem haben wir ja in der Familie Scheel auch. In welcher Familie? In der Familie Scheel. Mit dem Demenz, ja. Ja. Ja, ja. Aber ich meine, Kohl hat ja auch nicht gerade immer mit Wattebällchen geworfen. Wir kennen ihn ja alle. Er hat ja mein Leben auch mitbegleitet als Kanzler. Und ich fand ihn immer sehr, sehr polternd. Der hat ja alles platt gemacht. Jetzt bist du mir und sicher vielen anderen auch voraus, indem du schon in diesem Buch gelesen hast. Gibt es denn da Stellen, die selbst du ein bisschen merkwürdig findest? Nein, bis jetzt nicht. Ich habe erst 50 Seiten gelesen. Ich habe es seit Freitag und aus Zeitmangel. Man bleibt nur dran. Es ist sehr unterhaltsam und er hat ja alles kursiv gedruckt, was Originalzitate von Kohl sind. Er hat ja nichts verfälscht. Weißt du, gerade diese despektierlichen Äußerungen über Angela Merkel, dass die nicht mit Messer und Gabel essen konnte. Über Weizsäcker hat er ja auch und hat gesagt, Wolf ist blöd. Und ja, weißt du, das finde ich so mies. Jeder große Politiker wird im engen Kreis über andere so reden. So wie fast alle Menschen im engen Kreis über andere so reden. Und dann genau solche Sachen rauszuziehen, um dann diese Person zu diskreditieren, das ist mir so zuwider. Er zieht es nicht raus. Er schreibt kontinuierlich von diesen unendlichen Stunden, die da aufgezeichnet wurden. Ja, aber die Zitate hat man nun genüsslich an den Spiegel weitergegeben und der Spiegel hat es sogar vorne auf der Titelseite geschrieben. Ja, ich war letzte Woche, ne? Ja, ja. Also das war ja schon PR-mäßig perfekt inszeniert. Man hätte ja auch diese Zitate rauslassen können. Warum nimmt man die mit rein? Die haben politisch überhaupt gar keine Aussagekraft. Null. Ob die nur gesagt wurden oder nicht. Aber Kohl, wenn du das liest, wie das aufgezogen ist, wie er ihn als Ghostwriter engagiert hat, er durfte ja bei euch beim WDR eigentlich auch gar nicht so eine Nebentätigkeit machen, dann siehst du das anders. Es ist nicht so, dass der nur gemeine Sachen da, sondern er hat kontinuierlich beschrieben, wie das zustande kam, dass Kohl einen solventen Verlag suchte, denn er kriegte das Geld. Der Schwan hat ja viel weniger gekriegt, minimal. Mhm. Ja, aber von dem neuen Buch, glaube ich, sieht Kohl nichts. Ja, das ist jetzt, glaube ich, wirklich, wie habe ich gehört, 100.000 Mal schon verkauft. Ja, in drei das ist natürlich nicht, keine. Aber ich gönn's ihm. Also, ja. Der Kohl hat's gewollt, er hat ja die Biografie geschrieben und, ich finde es spannend. Gut, dann ist das ein Wort. Ja. Eine Frau, ein Wort. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast, Sigrun. Ja, ich hab gedacht, das muss ich doch mal klarstellen, ja, denn ich schätze sonst deine psychologischen Kenntnisse sehr. Ich danke dir und jede Gegenmeinung ist natürlich hoch willkommen. Ja, das wollte ich nur mal, wie ich das sehe, ja. und du siehst es da also eng, würde ich sagen. Okay, dann nehme ich das mal so hin. Liebe Sigrun. Aber trotzdem, ich schätze deine Sendung ganz super. Sehr nett von dir. Also vielen Dank, alles Gute, tschüss. Gute Nacht. Ciao. 1.46 Uhr, Yannick, 23, guten Morgen Yannick. Hallo Domian. Hallo Yannick. So, über was reden wir beide? Ich rufe an, weil ich scherzhaft Big Daddy genannt werde. Big Daddy? Big Daddy, ja, das hat auch seinen Grund. Ich bin stark übergewichtig. Sag mal, wie viel? 167 Kilo momentan. Boah, wie groß? 1,85 Meter. Stattlicher Kerl. Ja, aber schon ordentliches Gewicht. Allerdings, ja. Mhm. Ja, nun könnte man meinen, das wird Frauen abschrecken, so... ja, nicht gerade der Traummann. Ja. Ich habe aber eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ach, erzähl. Richtig, also ich habe mit sehr vielen Frauen Kontakt. Mhm. In einer Woche können das 4 bis 5 sein, die mich alle sehr attraktiv finden. Das ist ja ein Traum. Ja, mit denen man auch sehr pikante Erfahrungen machen kann. Mit dir kann man pikante Erfahrungen machen, nur mit den Frauen? Ja, ich mit den Frauen. Also denen gefällt das schon sehr. Also die mögen das Mollige, das Dicke an dir mögen die. Ja, also die mögen schon Männer, wo man was zum Greifen hat. Ja. Die schon eine starke Figur haben. Ja. Ja, wo die sich richtig männlich einfach aussehen. Und ich finde, damit hat das Gewicht auch was zu tun. Also es kommt bei vielen Frauen sehr gut an. Also siehst du bei deiner Körperfülle doch auch durchaus männlich aus? Männlich und ich finde auch sehr attraktiv und vor allem erotisch. Achso, na super. Wie schade, dass ich dich nicht sehen kann, dann könnte ich das beurteilen. Ja gut, also von meinen Erfahrungen her schon sehr attraktiv. Ja, das ist ja eine schöne Rückmeldung, weil ich so oft von Leuten höre, die dann etwas übergewichtig sind, dass die Schwierigkeiten haben und ausgegrenzt werden und nicht den Partner finden, den sie haben wollen und so weiter. Ja, da habe ich auch ein paar negative Erfahrungen. Ich hatte eine Freundin über einen langen Zeitraum, die hat vor 3 Jahren mit mir Schluss gemacht, wegen meiner förmlichen Fresssucht. Also du würdest dich sogar selbst als fresssüchtig bezeichnen, daher bist du... Ja, das hat schon extreme Formen bei mir, ne? Kurze Zwischenfrage, wie sehen die Formen aus? Wie viel frisst du, um deine Worte zu gebrauchen, am Tag? Ja gut, also mein Frühstück ist schon sehr extravagant. Ich stehe morgens so gegen 8 Uhr auf, dann schiebe ich mir eine Tiefkühlpizza rein. Zum Frühstück? Mache mir eine Lasagne oder einen Auflauf. Das ist schon mein Frühstück. Boah, da wird mir ganz übel, wenn ich mir das vorstelle. Morgens Lasagne und Pizza. Richtig. Hammer. Ich dann noch Süßigkeiten, Mittagessen, da bestelle ich mir gerne was oder lasse mir was von Freunden mitbringen. Abendessen auch immer sehr ausgiebig und zwischendurch auch immer ein paar Leckereien, Schokolade, was gerade da ist. Fühlst du dich denn wohl da mit und dabei? Ja, ich sag immer, ich fühle mich sehr wohl mit meinem Körper. Andere haben ja so einen Körperkult, die rennen immer zu McFit, die achten darauf, dass sie schön Muckis haben. Und ich sage, ich brauche kein McFit, ich brauche immer McDonald's und dann geht's mir gut. Also scherzhaft natürlich. Aber ist schon was Wahres dran. Das klingt fast so, als wärst du sogar auf das, was du tust und deine Körperfülle richtig stolz. Ja, so könnte man das schon nennen. Dennoch sagst du, ich bin fresssüchtig. Ja, also mir ist schon klar, dass es keine normalen Ausmaße sind. Nein, es ist nicht normal. Es ist normal und vor allen Dingen ist es auf Dauer gesehen natürlich auch, du bist noch sehr jung, aber auf Dauer gesehen ist das körperlich natürlich auch sehr schädlich, das weißt du, gesundheitlich. Ja, na gut, also körperliche Schäden merke ich an mir selber nicht so. Also ich habe nicht so viele Schmerzen. Na klar, ich bin eingeschränkt, ich bin nicht so flexibel. Na gut, wie gesagt, du bist ja auch noch jung. Die Spätfolgen kommen dann später erst mit zahlreichen unter Umständen inneren Erkrankungen oder Erkrankungen der Knochen, der Gelenke oder weiß ich was alles. Ja, es gibt gut. Diabetes und das stimmt schon. nur wenn man halt viele positive Erfahrungen mit Frauen hat, die ich auch habe. Da meinst du, dann kann man auch futtern? Dann kann man auch schon einiges in Kauf nehmen, ja. Und deine Freundin hat dich verlassen, weil du zu viel mampfst? Genau. Was hat die gesagt? Wie hat die das begründet? Ja, sie hat sich sehr vernachlässigt gefühlt, weil mir dann schon manchmal ja ein Stück Torte vielleicht wichtiger war als meine Freundin in dem Moment. Das ist schon hart. War das so? Ja, das war tatsächlich so. Es hat mich auch sehr getroffen, die Trennung. Nur, wie gesagt, danach habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht, die ich immer noch habe. Und ich bin sehr glücklich mit meinem Körper. Ja gut, ich will's dir nicht einreden, dass du nicht unglücklich sein, dass du dann nicht mit glücklich sein sollst. Aber nochmal der warnende Hinweis, das hat jetzt mit Ästhetik und dergleichen nichts zu tun. Du spielst mit deiner Gesundheit langfristig. Ja, natürlich. So, das stellen wir mal einfach so hin. Was machst du beruflich? Ja, beruflich muss ich sagen, bin ich arbeitslos. Mhm. Da ich halt auch körperlich ja schon relativ eingeschränkt bin oder so. Auch sehr faul bin. Da haben wir's. Also ich verlasse schon mal nicht auf das Haus. Ich halte einfach nicht viel von Bewegungen. Ich bin dann doch relativ faul in der Hinsicht. Du lebst von Hartz IV? Ja, das ist richtig. Seit wann schon? Seit einem Jahr schon. Hast du denn vorher was gelernt? Ja, ich habe halt in einem familiären Betrieb gearbeitet. Ich habe jetzt nicht gerade die beste schulische Ausbildung, aber ich muss sagen, ich bin mit meinem Leben momentan relativ zufrieden. Na klar lebt man auf Kosten von anderen Menschen. Das möchte ich auch ändern. Ich suche auch was im Moment, aber ich bin halt schon noch recht eingeschränkt. Nun lebt man ja mit Hartz IV nicht gerade im Luxus. Aber das, was du gerade mir beschrieben hast, was du alles vertilgst, das kostet doch eine irrsinnige Kohle. Wie schaffst du das? Ja gut, ich habe halt recht großen Freundeskreis. Die geben mir gerne mal was aus. Oder auch die Familie. Also schnorst du dich so ein bisschen durch? Ja, teilweise würde ich sagen. Was sagt denn die Familie, deine Eltern dazu, dass du so lebst, wie du lebst? Ja gut, also ich denke mal, gut finden die das nicht. Also die wären auch froh, wenn ich mal ein paar Kilo abnehmen würde. Mhm. Aber ich sage immer wieder, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich brauche nicht viel, ich bin halt mit meinem Essen glücklich. Nein, du brauchst schon sehr viel zu essen, das zumindest. Ja gut, das schon, aber dafür verzichtet man halt auf andere Dinge. Ja, ja. So, im Moment aber keine feste Freundin, sondern nur mehrere so erotische Kontakte zu Frauen. Ja, schon, also eine feste Beziehung wäre mir wohl dann doch zu langweilig, da ja nun doch sehr viele Frauen da sind. Und du rekrutierst diese Frauen durchs Netz? Nee, also das ist so, die schreiben mich schon an. Ich bin da gar nicht so aktiv unterwegs, dass ich selber da Frauen suche. Ich werde meistens von denen angeschrieben. Die sehen meine Bilder, die sagen, Mensch, das gefällt mir schon gut. Da sucht man mal was Außergewöhnliches. Ja, und dann trifft man sich und dann bleiben die auch meistens erstmal dabei, dass denen sowas gefällt. Janik, ich habe eine Bitte an dich. Das haben wir so lange gesprochen und ich stelle mir immer wieder vor, wie du wohl aussiehst. Ja. Sei doch mal so nett und mail uns mal ein Bild. Nur für mich. Ich möchte mal gerne sehen, gleich oder morgen, wie du aussiehst, um mir mal eine eigene Meinung zu bilden. Ist das okay? Würdest du es machen? Ja, wenn das nach der Sendung möglich wäre, könnte man das schon machen. Ja, natürlich, sehr gerne. Entweder sehe ich dann an domian@wdr.de? Ganz genau. Ja, dann sehe ich es. Wir sind noch eine Weile hier. Entweder sehe ich es heute Nacht noch oder dann morgen. Ja gut, das lässt sich wahrscheinlich machen. Ja, bin ich ganz gespannt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Janik, dann wünsche ich dir also erstmal, dass du erfolgreich weiterbleibst bei Frauen. Ich wünsche dir, dass deine Gesundheit keinen Schaden nimmt und vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn es sich irgendwann dann ein bisschen mehr reduziert und du in einen normalen Rhythmus kommst. Kann ja noch was passieren in Zukunft. Bitte? Kann ja noch was passieren in Zukunft. Genau, die Zukunft ist ja noch lang bei dir, hoffentlich. Genau. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, danke für das Gespräch, Domian. Sehr gerne. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Janik. Und wir haben hier den Florian, der ist 20. Guten Morgen, Florian. Ja, hallo. Hallo, Florian. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin 2006 im Alter von 10 Jahren mit meinen Eltern nach Norwegen ausgewandert. Oh, wie schön. Und jetzt bin ich Student in der schönen Hansestadt Bergen. In einem Traumhaft, ich beneide dich. Ja, ist es auch. Also von der Natur her super. Wir sind damals auf eine Insel gezogen mit nur 500 Einwohnern. Ja. Nur habe ich halt immer das Problem gehabt, mich so mit den Leuten zu verständigen und in Kontakt zu treten mit denen. Aber du sprichst doch wahrscheinlich mittlerweile perfekt Norwegisch, oder? Ja, das sagen sie auch, dass das so nicht das Problem ist. Also sagen alle, wow, du sprichst so gut, du sprichst akzentfrei und sowas. Wie? Ja, ich weiß es nicht genau. Es war halt auch so, dass wir mit der Fähre fahren mussten und so. Dann war es schwierig für mich, so nach den Partys und so nach Hause zu kommen. Und wenn ich Leute gefragt habe, ob ich übernachten darf, dann wurde gezögert und einfach nichts gesagt und so. Von daher musste ich dann zu Hause bleiben und konnte nicht mitmachen. Wundert mich total. Ich habe Norweger, also so große Erfahrung nicht damit, aber als sehr angenehm empfunden bisher, wenn ich in Norwegen war. Und wenn du schon so lange da bist und quasi da reingewachsen bist, bist du ja teilweise schon Norweger, so ein bisschen von der Mentalität her, durch das Reinwachsen. Wundert mich das total. Sagen sie mir auch. Ja, wundert mich total. Ja, jedenfalls pflichte ich sozusagen dann in deutsche Online-Foren. Mhm. Das heißt, du hast keine norwegischen Freunde? Ja, doch, aber ich sehe die vielleicht so ein, zweimal im Monat oder was. Also, und besonders viel reden sonst per SMS oder so tue ich auch nicht. Was machst du denn beruflich oder gehst du nur zur Schule? Ja, ich gehe zur Uni in Medienwissenschaften. In Medienwissenschaften, ah. Ja. Ja. Auch an der Universität triffst du nicht Leute, wo du denkst, na okay, mit denen kann man gut auskommen? Bis jetzt noch nicht, nee. Aber vielleicht liegt es ja gar nicht daran, dass du in Norwegen bist. Vielleicht würde das ja in Deutschland genauso sein. Vielleicht liegt es ja an dir, dass du nicht richtig oder gut auf die Leute zugehst. Ja, das kann schon sein. Ich habe jetzt in Deutschland oder beziehungsweise in so einem Forum jedenfalls einen Jungen kennengelernt, vor einem Jahr im Juni. Mhm. Und so ein bisschen so spielerisch das Flirten angefangen. So. Mhm. Also er zu mir eigentlich. Und ich dachte erst, das wäre so ein Spiel, aber dann bin ich selbst so drauf angesprungen. Mhm. Und dann hatten wir so eine Internetbeziehung geführt, 3 Monate lang. Ah, du bist schwul. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass du deshalb irgendwie nicht so, ich meine, Bergen ist ja nur auch keine Metropole, dass du da eher vorsichtig bist oder dass da dann da vielleicht doch noch Vorurteile auch gegen Schwule herrschen. Ich weiß es nicht, frag dich. Nö, eigentlich das eher weniger. Die sind toleranter als in Deutschland. Also hier darf man auch heiraten sozusagen, in Deutschland ja nicht. So, und auch in die schwule Szene so in Bergen, kannst du nicht einsteigen? Ich bin der Jüngste an meiner Uni und so, da sind alle, also in der Gruppe, in der ich bin und so, und wo ich mich jetzt informiert habe, da sind sie so Mitte 20 und so, und dann fühle ich mich da so ein bisschen zu jung. Naja, also gut, du bist 20 und wenn die anderen 25 sind, ist es ja nur auch nicht so schlimm. Trauen tue ich mich trotzdem nicht so. Ich glaube, du musst ein bisschen offensiver sein vorher. Ich hab so im Gefühl, dass das gar nicht an den Norwegern liegt, sondern an dir. Aber ich kann es dir, ich weiß es nicht, ich will es dir nicht irgendwie jetzt da einreden. Ich kann dir nur so aus der Ferne sagen, wo du schon im schönen Norwegen bist. Magst das Land, magst du? Ja, ich habe schon überlegt, eigentlich so damals auch wegen ihm so wieder zurückzukehren, ach so, und so, weil ach so. Ich da auch irgendwie mehr Freunde so im Internet gefunden habe als hier und das wirkt so verrückt. Florian, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Ich mache einen Vorschlag. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, sehr gerne. Das machen wir. Bis gleich. Tschüss. Jo. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Dohnke und morgen haben wir Themen nach. Und das Thema heißt, ich schäme mich für mein Kind. Wer von euch schämt sich für sein Kind? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, ihr könnt mailen. Und um 1 Uhr, hoffe ich, sind wir pünktlich da. Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.